Ich sehe so zurück, wie es begann. Die eigene Dummheit als Motivation. So fing das alles an. Wie die ganze Scheiße lief, war sie nie geplant. Irgendwie hab ich's von Anfang an geahnt. Ein falsches Lied, ein lauter Schrei. Von Anfang an aus und vorbei. Doch die Zeit, sie geht weiter. Auch ohne euren Segen. Scheißegal, was einmal war. Jeder lebt sein eigenes Leben. Die Zeit, sie geht weiter. Auch nicht für euch läuft sie zurück. Und all das, an was ihr heute noch glaubt, bricht euch morgen das Genick. Sitzt du da und schreibst die Lieder. Politisch sinnvoll sollen sie sein. Doch die Einzigen, die das verstehen, knassen dich am Ende dafür ein. Halb so schlimm, das ist mein eigenes Ding. Und meine Fehler hab ich mir erlaubt. Doch es ist scheiße, für Ideale zu büßen, an die man selber gar nicht glaubt. Doch die Zeit, sie geht weiter, auch ohne euren Segen. Scheißegal, was einmal war, jeder lebt sein eigenes Leben. Die Zeit, sie geht weiter, auch nicht für euch läuft sie zurück. Und all das, an was ihr heute noch glaubt, bricht euch morgen das Genick. Thank you.